ich kann leben. Du warst immer zu süß, wenn du lachst. Jeder Satz ist für dich mein Schatz. Damals dachte ich hab keine Chance. Ich war verliebt und blieb auf Distanz. Und als ich mich traute, dich anzusprechen, wusste ich nicht, du wirst mal mein Herz brechen. Ich hab tagelang nur von dir geträumt. Wir haben keinen Augenblick versäumt. Als du da warst, war mir nichts peinlich. Weil du mein Star warst, warst du unbeschreiblich. Und du warst so unglaublich süß. Am Telefon hat mir deine Stimme genügt. Ich kann dir das nicht ins Gesicht sagen. Ich muss die Zeit auf diesen Beat parken. In der Dunkelheit warst du mein Licht. Ich bitte dich, Schatz, vergiss mich nicht. Vergiss mich und nicht. Wegen dir steh ich hier und schreibe diese Tränen auf Papier. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich verliere. Glaub mir, Engel, ich mach das wegen dir. Und wegen dir steh ich hier und schreibe diese Tränen auf Papier. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich verliere. Glaub mir, Engel, ich mach das wegen dir. Wegen dir. Ich dachte immer an dich. Ich hoffe, dass meine Stimme dich trifft. Hör zu, ich will dir das erzählen. Bitte lass mich dir das hier erklären. Wenn du da warst, fühlte ich mich frei. Heute verfluche ich die Zeit. Du hast über meine Witze gelacht. Warst süß, ich hab alles für dich gemacht. Heute frag ich nicht nur wieso. Ich komm mir vor wie der letzte Idiot. Ich schließ ab mit diesem Song, glaub mir das. Vergiss nie, ich war da, als du traurig warst. Ich stand neben dir, wegen dir. Und du lässt mich hier jetzt krepieren. Ich will dir nur sagen, vergiss mich nicht. Trotz der ganzen Scheiße, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und wegen dir steh ich hier und schreibe diese Tränen auf Papier. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich verliere. Glaub mir, Engel, ich mach das wegen dir. Und wegen dir steh ich hier und schreibe diese Tränen auf Papier. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich verliere. Glaub mir, Engel, ich mach das wegen dir. Ich mach das wegen dir. Und wegen dir steh ich hier und schreibe diese Tränen auf Papier. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich verliere. Glaub mir, Engel, ich mach das wegen dir. Und wegen dir steh ich hier und schreibe diese Tränen auf Papier. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich verliere. Glaub mir, Engel, ich mach das wegen dir.